Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen, 5. Oktober 2012. Piratenfraktion. Grundschulen brauchen mehr Unterstützung. Die Piratenfraktion im Landtag NRW fordert mutigere Schritte, um das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen gerechter und durchlässiger zu machen. Untermauert wird diese Forderung durch die heute veröffentlichten alarmierenden Erkenntnisse des Grundschulleistungsvergleichs der Kultusministerkonferenz KMK. Laut der Studie hängt der Bildungserfolg hierzulande viel zu stark vom Elternhaus der Schüler ab. Auch gelingt die ausreichende Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund immer noch nicht. Da die Leistungen der Kinder in der Grundschule meist maßgeblich für die weitere Schullaufbahn sind, ist dies besonders kritisch zu sehen, sagt Monika Pieper, parlamentarische Geschäftsführerin der Piratenfraktion im Landtag NRW und Mitglied im Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Für die individuelle Förderung brauchen Lehrer gerade in den Grundschulen mehr Zeit für jedes einzelne Kind. Kontraproduktiv sei, dass die Ausgaben pro Schüler in dieser wichtigen Phase der Schullaufbahn immer noch deutlich niedriger seien als bei den weiterführenden Schulen. Hier besteht Handlungsbedarf. Die Ausgaben für Grundschulen müssen auf das Niveau der weiterführenden Schulen angehoben werden. Einen weiteren Lösungsansatz sieht die Fraktion darin, dass mehr Sozialarbeiter eingestellt werden, die gerade Familien mit Migrationshintergrund unterstützen. Auch müssen hunderte von unbesetzten Schulleiterstellen in NRW endlich besetzt werden. Die Unterrichtsqualität könne sich nicht verbessern, wenn die Kollegen zusätzlich zu ihren eigenen Aufgaben die eines Schulleiters mit übernehmen müssen. Den Versuch der Landesregierung, allein aus den sogenannten Demografiegewinnen die finanziellen Mittel für die notwendigen Investitionen zu generieren, hält die Piratenfraktion für naiv. Pieper: Wir müssen im Bereich der Bildung mehr Geld in die Hand nehmen. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung die Piratenfraktion im Landtag NRW, Simone Nissen, Pressereferentin. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.